Ihr hört das Album, Mutterficker, schau wie ich bei euch ankomm. Ihr sitzt da, als hättet ihr einen Stecken im Arsch. Hör ich dieses Intro an, ja, ich bin da. Ich zieh mein Ding durch, beinahe. So werde ich nie verlieren, ist doch klar. Hinter mir meine Crew, Logsquid. Alle unsere Lieder, die sind auf der Top-List. Das ist das Album, zieht es euch rein. So geil, das kann doch nur neu sein. Ihr drückt tausendmal auf Play, wollt es immer wieder hören. Wollt immer wieder diese Lieder hören. Alle von uns, alles selbst kreiert. Lass es lieber sein, ist doch klar, dass ihr verliert. Ich sag nur, Bier ist schon bissig von hier. Ich weiß, ihr wollt von den Scheiß immer mehr hier. Das ist das Intro, der Vorgeschmack von unseren Songs kommt zu mir. Und wir rauchen meine Bon, nicht, dass du high wirst und umfällst. Es geschieht dir schon recht, wenn du mich für dumm hältst. Es wäre jetzt besser, wenn du deinen Mund hältst. Bitte schau dich an, schau, wie du rumrennst. Das war das Intro, viel Spaß und viel Malbum. Egal was passiert, ich behalte immer die Haltung. Immer die Haltung, immer die Haltung, immer die Haltung.